Plötzlich ist Doña Anna allein in der Nacht. Der Pfau wiederholt seinen heiseren Schrei. Plötzlich von Grausen gepackt, flieht sie über die gleiche Balustrade wie Don Juan zuvor, um nicht ihrem Bräutigam zu begegnen. Was in dem finsteren Park geschieht, sehen wir nicht. Hingegen sehen wir jetzt Celestina, Spaniens klassische Kupplerin, wie sie mit der armen Miranda schimpft. Und wer das spanische Original kennt, wird ihre Rede sehr gemäßigt finden. Heul nicht, sag ich! Und red mir keinen Kitsch! Und ich weiß, was ich gehört für eine Dirne, hier ist dein Fünfer. Celestina! Du triefst ja von Seele! Celestina, wo soll ich denn hin? Verliebt! Und du wagst dich unter meine Augen! Verliebt! In einen einzelnen Herrn! Hier ist dein Fünfer und damit basta! Hab ich euch nicht immer und immer gewarnt? Lasst eure Seele aus dem Spiel! Ich kenne das Schlamassel der wahren Liebe. Einmal und nicht wieder. Das habe ich mir geschworen. Wie sonst käme ich dazu, ein Bordell zu führen? Bin ich nicht wie eine Mutter zu euch? Ein Geschöpf wie du, Herrgott, schön und verkäuflich. Plötzlich wimmerst du wie ein Tier und schwatzest wie ein Fräulein. Seine Hände, seine Nase, seine Stirn. Und was hat er noch, dein Einziger? So sag schon. Seine Zehen, seine Ohrläppchen, seine Waden. So sag schon. Was hat er anderes als alle anderen? Aber ich hab's ja kommen sehen, schon seit Wochen. Diese Innerlichkeit. Oh, Celestina, er ist nicht wie alle. Schweig! Celestina, hinaus! Verliebt in eine Persönlichkeit. Das hat mir noch gefehlt. Du liebst eine Persönlichkeit. Ja, Gott, steh mir bei. Ja. So dankst du mir deine Erziehung. Oh, Celestina! Oh, Celestina, oh, Celestina! Du kannst dich lustig machen über mich, meinst du? Mitten in der Nacht, du kannst mich belügen. Wie einen Mann. Ja, ja. Gott steh dir bei. Du hast es nötig, denn ich stehe dir nicht bei. So wahr ich Celestina heiße. Und ich weiß, was ich meinem Namen schuldig bin. Wozu meinst du, kommen die Herren zu uns? Damit du dich verliebst? Damit du sie unterscheidest? Ich sage es euch Tag für Tag. Mädchen gibt's auch draußen. Frauen jeglichen Alters, jeglicher Bereitschaft, Verheiratete, Unverheiratete, was einer nur will. Also, weswegen kommen die Herren zu uns? Ich werde es dir sagen, mein Schätzchen. Hier, mein Schätzchen, erholt sich der Mann von seinen falschen Gefühlen und dafür bezahlen sie mit Silber und mit Gold. Ach, was hat Don Ottavio gesagt, der weise Richter, als sie mir mein Haus haben schließen wollen? Lasst mir meine brave Hurenmutter in Ruhe, hat er gesagt. Und zwar öffentlich. Solange es eine Belletristik gibt, die so viele falsche Gefühle in die Welt setzt, kommen wir nicht umhin. Nicht umhin, hat er gesagt. Und das heißt, dass ich staatlich geschützt bin. Meinst du, ich wäre staatlich geschützt, wenn ich etwas Ungehöriges zuließe? Ich verkaufe hier keine Innerlichkeit. Verstanden? Nicht dein Bündel und verschwinde. Was soll ich tun? Heirate. Celestina. Heirate. Du hast es verdient. Heirate. Du hättest eine großartige Dirne werden können, aber nein, lieben musst du, bitte. Eine Dame willst du sein. Bitte. Du wirst noch an uns denken, mein Schätzchen, aber wenn es zu spät ist. Heul nicht auf meiner Schwelle herum. Wir sind ein Freudenhaus.